Nun war dort von ungefähr ein nichtswürdiger Mensch, ein Benjaminit, namens Seba, Sohn Bikris, mit anwesend, der stieß in die Posaune und rief, wir haben keinen Teil an David und kein Erbe am Sohn Ises, ein jeder in seine Heimat, Israel. Da fielen die Israeliten insgesamt von David zu Seba, dem Sohne Bikris, ab, die Judäer hingegen scharten sich um ihren König vom Jordan an bis nach Jerusalem. Als nun David nach Jerusalem in seinen Palast gelangt war, ließ er die 10 Kebsweiber, die er zur Bewachung des Palastes zurückgelassen hatte, in ein besonderes Haus bringen und versorgte sie, jedoch ohne ihnen beizuwohnen. So lebten sie abgeschlossen bis an ihren Tod, bei Lebzeiten schon im Witwenstande. Sodann gebot der König Amasa, biete mir die Judäer in 3 Tagen auf, du selbst stelle dich dann hier. Amasa machte sich auf den Weg, die Judäer aufzubieten. Als er jedoch über die Zeit hinaus verzog, die er ihm bestimmt hatte, sagte David zu Job, nun wird uns Seba, der Sohn Bikris, noch größeres Unheil zufügen als Absalom, nimm du deines Herrn Leute und setze ihm nach, dass er nicht etwa befestigte Städte gewinnt und unser Auge beschattet. So zog denn Job mit Abisai an der Spitze seiner Truppe aus samt den Kretern und Plättern und den sämtlichen Geboren. Sie verließen Jerusalem, um Seba, dem Sohne Bikris, nachzusetzen. Während sie sich nun bei dem großen Steine, der bei Gibeon liegt, befanden, ging Amasa vor ihnen her. Job aber hatte unter dem Waffenrock ein Schwert in der Hand und darüber hatte er sich ein Schwert umgegürtet, das mit der Scheide an seiner Hüfte festgeknüpft war, das glitt ihm heraus und fiel zu Boden. Nun fragte Job Amasa, geht es dir gut, mein Bruder? Dabei fasste Job Amasa mit der rechten Hand am Bart, um ihn zu küssen. Amasa aber hatte das Schwert nicht beachtet, das Job in der Hand hielt, und so stieß er es ihm in den Leib, dass er seine Eingeweide zur Erde schüttete und starb, ohne dass er ihm einen zweiten Stoß gab. Job aber und sein Bruder Abisai setzten alsdann Seba, dem Sohne Bikris, nach. Einer aus Joabs Truppe aber musste bei ihm stehen bleiben und rufen, wer es mit Job und wer zu David hält, ziehe Job nach. Da aber Amasa mit Blut besudelt mitten im Wege lag und der Mann sah, wie die Leute alle stehen blieben, schob er Amasa beiseite vom Weg hinweg aufs Feld und warf einen Mantel über ihn, nachdem er bemerkt hatte, wie jeder, der an ihm vorbeikam, stehen blieb. Nachdem er ihn vom Wege weggeschafft hatte, zog jedermann Job nach, um Seba, dem Sohne Bikris, nachzusetzen. Der durchzog jedoch alle Stämme Israels bis nach Abelbethmacha, und alle Bichriter kamen zuhauf und drangen ihm nach dort ein. Aber sie rückten nach, belagerten ihn in Abelbethmacha und schütteten gegen die Stadt einen Wall auf, der kam auf den Festungsgraben zu stehen. Dann übte das ganze Heer, das Job bei sich hatte, sein Zerstörungswerk, um die Mauer zu Falle zu bringen. Da rief eine kluge Frau aus der Stadt heraus, hört! Hört! Richtet doch dem Job aus, komm daher, ich möchte dich sprechen. Als er nun zu ihr hinkam, fragte das Weib, bist du Job? Er sagte, ja. Da sprach sie zu ihm, so höre die Worte deiner Sklavin an. Er antwortete, ich höre. Da sprach sie wie folgt, in alter Zeit galt es als Sprichwort, man frage doch nach in Abel und in Den, ob da außer Brauch gekommen, was die Getreuen Israels verordnet haben. Du suchst eine Stadt und Mutter in Israel zugrunde zu richten, warum verdirbst du das Erbe Jahwes? Job entgegnete, das liegt mir ganz fern. Ich will nicht verderben und nicht vernichten. Nicht darum handelt es sich, sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim, namens Seba, Sohn Bikris, hat seine Hand gegen den König David erhoben, gebt ihn allein heraus, so will ich von der Stadt abziehen. Das Weib erwiderte Job, sofort soll dir sein Kopf über die Mauer zugeworfen werden. Hierauf beredete sie mit ihrer Klugheit die ganze Stadt, dass sie Seba, dem Sohne Bikris, den Kopf abhieben und ihn Job zuwarfen. Der ließ alsdann die Trompete blasen, dass sich das Heer auflöste und von der Stadt abzog, jedermann nach seiner Heimat, während sich Job zum Könige nach Jerusalem zurückbegab. Job war über das gesamte Heer gesetzt, Benaja, der Sohn Jehojadas, über die Kreter und die Plätter, Adoniram über die Fron, Josaphat. Der Sohn Ahiluds war Kanzler, Seja war Staatsschreiber, Zadok und Abjatar waren Priester. Der Jairit Ira war gleichfalls Priester bei David.